2 präsentiert Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Scherzando. Meine Damen und Herren, in Kürze kommt die Traktorendemonstration vorbei. Wenn Sie sich der Demonstration anschließen wollen, halten Sie bitte die rechte Fahrbahnseite ein. Gefährden Sie sich selbst nicht und beeinträchtigen Sie den Gegenverkehr nicht. Danke für Ihr Verständnis. Fusion. 8 Stücke von Ulrich Bassange. 6. Agitato. Das ist ja unsere Heimat, unsere Zukunft, unser Wald. Der Vater ist für die WAA, der Sohn ist gegen die WAA. Unsere Heimat. Die Frau ist für die WAA, die Schwester ist gegen die WAA. Unsere Heimat. Wir trauen niemanden mehr. Wir sind gespalten auf der ganzen Linie. Unsere Zukunft. 5. Spiritoso. Ja, wir haben hier das Baugelände durch diese rote Begrenzung abgegrenzt und haben hier die Bundesbahnlinie, die von Schwandorf nach Altenschwand führt. Und südwestlich von dem WAA-Baugelände haben wir hier einige Teiche, die in einer Kette zusammengeschlossen sind, und einige Begriffe wie Angstholz, Schlottholz, Schlottweiher, Espenweiher. 4. Malinconico. Serioso. Oh, da liegt der Tauder da, liegt der Quise Tauder da. Ist der Tauder auch ein Tauder? Ist der Tauder Tauder Taut? Liegt der Tauder allemal Tauder? Ist der Tauder auch ein Tauder? Ist der Tauder Tauder Taut? Oder ist er hin? Oh, da liegt der Tauder da, oh, da liegt der Tauder da, oh, da liegt der Tauder da, oh, da liegt der Tauder da. Wer fängt es gerade der Tauder da, dass er sich noch herlegt? Liegt der Tauder allemal Tauder? Oder liegt der Tauder da? Ist der Tauder auch ein Tauder? Oder liegt der Tauder da? Ist der Tauder Tauder Taut? Oder ist er hier? Da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da, da liegt der Tauder da. 2. Frenetico. Das ist ja unsere Heimat, unsere Zukunft, unser Wald, gewalttätige Extremisten, Beleidigen lässt sich der Oberpfalz ja nicht recht gern. Chaoten aus der ganzen Bundesrepublik und aus dem Ausland. Da ist ja eine Art Dämonenwahn ausgebrochen. Eine Art Hexenfurcht ausgebrochen. Da ist ja eine Art Untergangsstimmung betrieben worden. Kriminell, gewalttätige, kommunistische und anarchistische Gruppen unterstützt das vierfachen Zahl von Helfershelfer. Menschen gegen Menschen. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg zu proben, den Aufstand zu proben. Es wurden die Werbemanager des Genehmigungsverfahrensbetreibers des bayerischen Umweltministers ausgesandt. Gegen den Willen der Bevölkerung. Gegen den Willen der Bevölkerung. Dämonenmann. Man müsste denen schon zeigen, wo es lang geht. Unbedingt. Dämonenmann. Wissen Sie, im Sommer sind keine Demokratie, wir müssen ein Land wie sonst wo, wo es dauernd am Fernsehen zeigen. Quasi una fantasia. Das ist der Bartzaun von der WHA mit dem Stacheldraht und das sind die Wasserwerfer von den Polizisten. Da die Bereitschaftswagen und hier sind die Demonstranten und Chaoten. Da einer mit einem Molotow-Cocktail. Da will gerade einer mit der Leiter drüber steigen. Hier wird gerade ein Verletzter von den Polizisten im Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Und die Polizisten da sind zum Schutze daneben, dass die Chaoten den Hubschrauber nicht auseinandernehmen. Und dann ist halt so ein ganz großer BGS-Hubschrauber und dieser so circa 5-mal umgeflogen. Auf einmal hat der da so Gasgranaten halt runtergelassen. Dann sind halt alle weg. Und dann erst, dann haben halt die Demonstranten vor lauter Wut, haben sie halt so einen Mannschaftswagen angezündet, dann noch so ein klein Einsatzfahrzeug von der Polizei. Bratwürste sind geflogen, dann die Informationsblätter und der Staub ist halt aufgewirbelt und Augen. Und halt der Hubschrauber, der schießt, halt das ist auch bloß eine Fantasie von mir. Und vielleicht kommt er mal noch so weit. Null. Finale alla Tedesca. Hauser liegt der Tausend au, Hauser liegt der Tausend au, Hauser liegt der Tausend au, Hauser liegt der Tausend au. Da ist ja eine Art Untergangsstimmung betrieben worden. Es wurden die Werbemanager des Genehmigungsverfahrensbetreibers des bayerischen Umweltministers ausgesandt. Bratwürste sind geflogen, Bratwürste sind geflogen. Die Menschen sind die gleichen geblieben, aber die Herren sind verschieden geworden. Nicht hoffen, aber ist doch was nett. Das war Fusion. Acht Stücke von Ulrich Bassange. Komposition, Realisation und Produktion der Autor. Originalaufnahmen Liane Grimm. Ist einer lang. Spalten auf der ganzen Linie. Unsere Zukunft. Nichts zu machen. Unsere Zukunft. Gegen den Willen der Bevölkerung. Unsere Zukunft. Wir spalten auf der ganzen Linie. Obwohl wir über keine genauen Informationen verfügen, ist die Lage bei uns unter Kontrolle. Da liegt der Tausend, da liegt der Tausend.